Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ich habe mich, ich wollte gerade weiter singen, aber dann war ich so irritiert von deinem, was geht ab? So als wärst du so eine, als wärst du so ein Moderator, der so um 3 Uhr morgens sagt, was so, und ich, ihr seid wahrscheinlich gerade alle am Schlafen, aber die LKW-Fahrer unter euch sind wach. Ja, so ein, das ist so einer der, so ein Radiomoderator, der morgens um 3 Uhr irgendwelche Grusel-Stories im Radio erzählt. Hä, sowas gibt's doch gar nicht. Dafür gibt's doch Ja, Podcasts. aber ich erfinde das. Ich mache Radio wieder cool. Glaubst du, ich wäre ein guter Radiomoderator? Ey, ich glaube, ehrlich gesagt, schon. Echt? Weil du bekommst ja das, ja, du bekommst ja des Öfteren Komplimente für deine angenehme Stimme. Ja. Und warum auch immer, keine Ahnung, verstehe ich Weil ich nicht. einfach eine angenehme Stimme habe. Nee, ich glaube, Nee, ich. du hast wirklich eine angenehme Stimme. Und ich glaube, so, ich, guck mal, du machst ja den Podcast eigentlich auch ganz gut. Und dann, und du, es ist ja im Endeffekt so, du sagst ja, keine Ahnung, wahrscheinlich die Nachrichten an oder so, oder sagst dann, welcher Song dann als nächstes kommt. Und so unterhalten kannst du ja eigentlich auch. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, im Radio, die müssen, es sind ja immer so übertrieben aufgedreht. So immer voll gut gelaunt und sowas. Ich glaube, das Stimmt. fehlt mir so ein bisschen. Aber ich glaube, weißt du, was ich gut machen könnte? Wäre so Hörspiele, weißt du? So Hörbuch, so einfach vorlesen. Ich glaube, das wäre mein Ding. Ja, das wäre voll. Warte mal, Elias, ich muss dir mal ganz kurz was bei WhatsApp schicken. Guck mal bitte ganz kurz. Zuhörerschaft, das ist eine kurze Unterbrechung. Ich rede jetzt einfach mal kurz, damit hier keine peinliche Stimme aufkommt, so wie wenn Elias auf Klo ist. Nee, warte mal, das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich wollte was Sexuelles bringen, aber ich habe keinen Bock auf sowas. Und jetzt habe ich Elias kurz ein Nacktbild von sich selbst geschickt, damit er einfach mal guckt, wie das ist, wenn man ständig mit nackten Bildern von Elias terrorisiert wird. Ist doch was Schönes. Und hast du es gelesen? Ja, Gelesen. ja. Witzig. Warte. Sag doch was dazu. Sag doch was zu deinem Kind. ja, ich finde das Es Bild, ist von ich finde das Nacktbild von mir sieht, ist sehr ästhetisch, ist gut geworden. Habe ich mich schön in Szene gesetzt. ja, da hast du dich schön auf die Treppe gelegt, breitbeinig und schön einen Arm nach oben Ja, du und musst auf die Beleuchtung hopp, achten komm bei rein. dem Bild. Ist Da wurde auch sogar auf die Hintergrundbeleuchtung Ja. geachtet. Das machen die selten, selten. Weißt du, Ja. ich heb das Dickpics verschicken auf ein ganz anderes Level. So, das ist. Jetzt sag doch was dazu. Ja, also ich würde an deiner Stelle trotzdem so wie geplant. Sowas. Ich würde mich da nicht. Ich werde hier künstlich klein gehalten. Ja, ist so. Ist so. Du wirst halt echt klein Ist so, gehalten. ne? Ja, und das würde ich mir nicht Ist gefallen so. lassen. Also. Hat da jemand Angst oder was soll Ja, das? anscheinend, ne? Also, Meinst du? ja, ich würde einfach wie Oder geplant. ich soll halt nicht zu überheblich kommen. Doch, also es denkt er vielleicht, aber. Schwer, niemand. Ja. Nee, Elias, du versuchst mich gerade zu etwas zu bringen, was, glaube ich, nicht gut wäre. Du asozialer Penner. Ne, hier, tust einen richtig einen auf manipulant, ne? Ich glaube nicht, dass manipulant ein richtiges Wort ist. Doch, natürlich. Also ich würde mich, Google doch. ich würde mich. Google doch. Manipulant, natürlich ist das ein Wort. Och, Alex, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Ja, Google doch. Manipulant. Natürlich ist das ein Wort. Hast sogar recht. Ein Ja. Substantiv maskulin. In Klammern Ja. der Manipulant. Ey, wie krass. Und du wolltest mir das unterstellen, dass es das Wort nicht gibt. Ja. Elias Testosteron. Tja. Einmal hast du halt auch einen Ja. Glückstreffer gelandet. Das Jo. kann schon mal vorkommen. Bei Quizduell liege ich übrigens vor dir. Was? Was willst du mir erzählen mit Quizduell? Warte mal ganz kurz. Was willst du mir erzählen? Das letzte Mal, als wir gespielt haben, habe ich 9 zu 4 oder so vorne gelegen. Es ist unmöglich, dass du vor mir bist. Ja, aber ich habe mehr Punkte als du insgesamt. Nein, es steht 9 zu 5 und die Also, Spiele davor habe ich beide ja. gewonnen. Was willst du mir erzählen? Ich meine so insgesamt in der Freundesliste. Ach so. Ja, das kann Ja. sein, aber im 1 gegen 1 Battle bist du. Ey, Elias, das waren irgendwelche beschissenen Fragen. So, wie krass du dich jetzt daran aufgeilst, so, als ob Quizduell über deine Intelligenz entscheiden Tut würde. sie. Tut sie Top-Listen. nicht? Wo sehe ich denn meine Na, ja. Freunde-Listen? Ah, hier. Ja, bei. Ja, aber oh, ich bin der Letzte von vier. Geschieht dir recht. Aber du bist Platz 3. Also zwei von meinen Ja. Freunden sind auf jeden Fall. Und trotzdem über dir. Ich spiel. Elias, Quizduell entscheidet nicht über Intelligenz. Doch. Nein. Schulnoten und Quizduelle entscheiden über Intelligenz. Kann mir niemand was sagen. Ja. Okay, und das gute alte Zeugnis. Und Lehrer. Ja. So. Auf jeden Fall zurück zu. Du Manipulant! Du wolltest mich manipulieren! Nee, ich will nur, dass du dich nicht, wie heißt das, unterbuttern lässt, dass du dich nicht. Ja, mache ich auch nicht, aber meinst du denn nicht, ich kann in einer Bluse und hohen Schuhen auch nicht schick aussehen? Doch, aber ich glaube, die hohen Schuhe sollten doch weg, oder nicht? So interpretiert. Nein, die ziehe ich auch an. Ja, aber okay. Ja, dann würde ich es so Ja. machen. Ja? Ja. Ah, jetzt auf einmal ist Elias Testosteron zufrieden? Ja, ich habe das Ah. fehlinterpretiert, das, was du mir eben geschickt hast, wohl. Ach so, okay. Ja, Kann ich auch habe ja. Na, egal. mal egal, das ist nicht passieren. so wichtig. Dir passiert das ganz schön oft, dass du Fehler machst, Elias. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Wirklich nicht. Doch, keine Ahnung. Nur, also ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen, aber ich mache bestimmt mal Fehler. Ab und zu kann das schon mal vorkommen. Okay, Elias. Ich habe gerade 1,5 Liter Wasser getrunken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Muss jetzt direkt auf Toilette oder was? Ich kann es einhalten. Ich kann es einhalten. Gut. Ey, ich finde das immer so schlimm, zum Beispiel, wenn ich so in der Ukraine unterwegs war und wir da irgendwie so eine längere Fahrt hatten. Und da man halt nicht so schnell eben mal aufs Klo kann, dann bin ich halt so krass unter Druck, so obwohl ich gar nicht so der Mensch bin, der irgendwie häufig auf Toilette muss oder so, dann bin ich so krass unter Druck und habe jedes Mal so, oh mein Gott, ich piss mich ein und dann muss ich so ein Drama draus machen, dann war es halt im Endeffekt gar nicht so schlimm. Aber das ist halt, das ist so, wenn einem das Ultimatum gestellt wird, so du kannst jetzt nicht das und das machen. So. Ist voll krass irgendwie, dass man sich dann so eingeengt fühlt, oder? Ja, ich glaube, das ist halt einfach, dass man dann die ganze Zeit darüber nachdenkt, so ich kann jetzt nicht und das macht es noch viel schlimmer, Ja. so mäßig. Also ich meine, im So wie. Allgemeinen ist es ja so, dass wenn man auf Toilette muss, und man darüber nachdenkt, es noch viel, viel schlimmer wird, als es eigentlich ist, nur wenn man halt darüber nachdenkt. Das ist genauso wie wenn man Durst hat und darüber nachdenkt, dass man Durst hat, dann ist man, das ist wie 5 Tage nichts getrunken, wenn man so richtig Durst hat. Dann wäre man schon tot. Klugscheißerin. Ja. Wenn diese Frage bei Quizduell kommen würde, wäre ich aber sowas von ganz vorne mit dabei. Meinst du, so argumentieren auch Betrüger, dass die sagen, ja, wir sind ja jetzt zusammen und deswegen darf ich dich nicht betrügen und deswegen habe ich die ganze Zeit daran gedacht und dann bin ich ausgerutscht. Also, Ach so, ja dann. wenn sowas kommt. Theoretisch, es ist doch theoretisch, wäre es eine Argumentation. Keine gute, jetzt behaupte ich nicht. Also, Ne, ich glaube, aber. das wäre so mit die schlechtesten Argumente, die ich je gehört hätte fürs Fremdgehen, so. Und was wäre das schlechteste Argument? So, weißt du was, wir sollten mal so eine Top-5-Liste oder so aufstellen an den top-schlechten Argumenten fürs Betrügen, aber trotzdem durchgehen. Gehbar. Also man wird sie durchwinken mit einem geschlossenen Auge. Nee, also ich, weiß nicht, bei was ich das durchwinken würde, allgemein so. Und wenn ich jetzt auch noch schlechte Ich Sachen. meine doch nur, wenn man, ich meine doch nur, wenn man dumm und naiv ist. Achso, okay. Gut, also ich würde auf Ja. Platz 1 auf jeden Fall setzen. Ich bin. Oha, doch nicht direkt Platz Okay, dann fangen wir mit 1. Platz Du musst 5 erst mit an. was Niedrigem anfangen. Ja. Platz 5 wäre so. Ich habe gedacht, du wärst das. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut, ne? Machen wir Von zu. hinten sah die aus wie du. Ja, machen wir zusammen eine Top 5 oder machen wir jeder 5? Ja, wir machen zusammen. Nein, wir machen Okay. zusammen. Dann ich hätte noch im Angebot. Du kannst auch schon ruhig auf die Top 4 oder so zugehen. Ja. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Was gibt's denn? Musst Also du mir erstmal aufs fällt halt Klo. ein, so ein richtiger Scheißding ein, aber ich glaube, das ist so unglaublich dämlich, das muss schon noch höher sein. Okay. Wie Platz wär's 3 würdest du mit sagen? Die andere Man hatte merkt so spontan. so lange keinen mehr und ich wollte nicht, dass es ihr schlecht geht. Ich wollte ihr so ein gutes Gefühl geben. Das ist Oh, so mitleidsmäßig, weißt du? ja, so ein gut Ja, ist so, Mensch. ne? Da Das ist kann man doch gar Nächstenliebe. nicht sauer sein, oder? Ja, das ist so richtig Aufopferung. Ja. Das ist echt. Ja, da kann man wirklich nicht sauer sein. Ey, guck mal, so hier können Leute was von uns Ja, lernen. wie geht ihr richtig fremd? Nee, nee, nicht wie geht ihr richtig fremd, sondern wie redet ihr euch richtig raus? Ja. Willst du das auf Platz 4 oder Okay. Platz 5 einordnen? Boah, ich, es ist, Also, ich fand meins ich besser. glaube, ich fand deins auch besser. Wir gucken mal, vielleicht Dann machen würde ich wir. da deins auf, ich würde deins auf Platz 5 einordnen und meins auf Platz 4. Ja, jetzt bist du dran. Okay, dann für Platz 3. Würde ich einfach sagen, ja, du hast doch angefangen mit deinem Ex-Freund zu schreiben. Ja. Deswegen muss ich mich Ja, abreagieren. aber ich werd's noch ein bisschen simpler machen. Also gar nichts, also mit Ex-Freund ist schon zu krass so. Ja, ja. Du hast doch auch irgendjemand, mit dem du immer schreibst. Also beispielsweise so, du hast doch auch einen Kumpel, so mit dem du schreibst. Ich weiß ganz genau, dass da was läuft. So, weißt du, mäßig? Ja, Also. weil du so, du hast ja auch irgendjemanden da. Ja, weißt du, so. Ja, was mit deinem Vater? Ich sehe doch, wie oft ihr euch schreibt. Ja. Na, aber schon so Platz 3, würde ich, oder? Dann So, weil dann kann man das, dann dreht man das um. So, dann gesteht man sich nicht mal irgendwas ein, sondern ja, so, der andere ist du hast schuld. angefangen. Ja, ist so. Der andere ist schuld. Ja, ja, Ja. ja. Dann gibt es Boah, du natürlich auch musst jetzt noch vorlegen. den Klassiker, ja, ich bin gestolpert und irgendwie in sie auf sie raufgefallen. Ich wurde Ja, vergewaltigt. stimmt. Ich wollte das gar nicht. Ich wurde ver ich, K.O.-Tropfen. Die hat mich abgefüllt. Aber guck mal, so, so meinst du, es gibt Frauen, die auch K.O.-Tropfen anwenden? Aber es ist voll schwierig, weil wie kriegen die dann diesen schweren Körper weg? Es muss ja nicht, also Außerdem ist er, dann kriegt da der Mann gar nichts hin. Ist auch voll Kacke. weiß ich auch nicht. Aber weißt du, was ich krass finde, so? Erzähl mal. Frauen K.O.-Tropfen, sind. ne? Nee, die finde ich okay. Die finde ich auch okay. Die kann man sich auch einfach so kaufen, ne? Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Das kann man sich einfach im Internet bestellen. Chillig. Man hört Elias tippen. Warte mal ganz kurz. Nee, Weißt du, auf welcher Seite? Spaß. werde ich schon rausfinden, keine Sorge. Gut, okay. Ich finde das krass, im Club werden Frauen, oder ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber es ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen, echt übergriffiger so. Frauen jetzt oder was? Ja. Also manchmal kriegt man so Sachen mit, oder ich hatte das letztens praktisch auch bei mir selber. Da ist praktisch eine angekommen und hat halt voll ihren Arsch gegen mich gegengedrückt und hat dann direkt meine Hände genommen und um sich Was? rumgelegt. So, das fand ich schon ein bisschen extrem so. Also, Wie wenn jetzt ein bitte? Typ von alleine zu irgendeiner Frau geht und das macht so, das würde schon als extrem übergriffig gelten, so. Klar, natürlich. So und so als Typ soll man dann da groß Stress machen und zu den Türstehern gehen und sagen, ja, die hat mich sexuell belästigt oder was? So, das wird ja niemals ernst genommen. Ey, dass wir immer wieder auf diese sexuelle Belästigung von Fra seitens Frauen zurückkommen, das kann doch nicht wahr sein. Hatten wir das schon mal? In jeder Folge gefühlt kommen wir darauf zurück, dass Frauen Männer belästigen. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Einfach, also wirklich nicht. Hä? So, doch, das kommt immer irgendwie mal kurz zur Rede, so dass Frauen Männer belästigen. Weiß nicht, also Oh es. ja. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mir noch mal, jetzt, wo wir gerade irgendwie dabei sind, ich weiß gerade nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber Polly mit Saschka Ja. Time. Ey, dieser Post, der hat mich getötet. Dieser Weihnachtspost hat mich getötet. Ey, Hast du auch das letzte Video gesehen? dieses Ey, das. Video war so komisch einfach, ne? Das war so witzig. Das war so: Get the fuck out of here! Ey, aber vor allem so, ich swipe, sehe dann so die, oh mein Gott, ich habe mir so, no, oh mein Gott. Hat nur, oh, ey, da hat nur gefehlt, dass sie ihn so auch verlinkt. Ich habe auch noch mal extra geguckt, ob verlinkt worden ist. Ja, ich auch. Ja. Ach so, nee, ich habe ihn ja nee, habe ich nicht. Doch, doch, ich habe ihn blockiert. Weil der hat schon nicht meine Stories geguckt, das hat mich genervt. Deswegen konnte ich das ja sowieso gar nicht sehen. Stimmt. Ja. Aber ist nicht, ne? Nee, ist nicht markiert. Okay. Das wär's. Okay. Wollen wir. Boah, Platz 2. Platz 2 und. Also, du hast einen Platz 1, ne? Nee. Aber ich dachte, das eine ist so dumm, dass man es eigentlich auf Platz 1 packen müsste. Nee, aber ich fand die anderen waren schon, eigentlich waren die schon besser. So. Also, Aber egal, wenn du es ja als Platz 1. ich dachte, das wärst du, finde ich schon richtig gut. Wirklich? Ja. Was Gracias. hat mir dann eben noch, ach, du schreibst ja auch mit irgendeinem Typen so. Oder halt, du schreibst auch mit irgendeiner Frau. Ja, genau. Ja, ist auch gut. Ich glaube, ich würde fast, ich dachte, das wärst du Ich dachte, das wärst du, noch ne? höher. Ja. Also, den finde ich schon echt gut. Der war echt, ne? Der war richtig, den kann man wirklich bringen. Ja. Also, wenn man komplett Gehirn amputiert ist. Six feet under sheet don't Hast du get the noch einen? fucking paper. Ja, warte, ich muss mal kurz ein bisschen nachdenken. Junge, was bewegst du dich gerade so viel? Bewegt mich gar nicht so viel. Ach, aber das Mikrofon scheuert über mein T-Shirt. Es kann sein, dass du deswegen das denkst. Mikrofon, so als wärst du so mega krass. Ach, egal, scheiß drauf. Boah, warte, was Ich wäre habe denn eine noch Wette eine? verloren. Du? Nein, als Grund sage ich, ich habe eine Wette verloren. Ach so, ich dachte gerade schon. Ja, boah, das ist aber schon ganz, aber das ist wirklich ganz, also, ne. Meine Freunde haben gesagt, ich traue mich nicht. Ja, okay. Nein, das war eine Mutprobe. Ja. Das ist dann so in Ordnung Dann. so. Oder was auch gut ist, ich habe da, das ist jetzt keine richtige Ausrede, aber es ist so ein bisschen so, damit man es schön redet. Es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe dabei nur an dich gedacht. Ja, das auch gut. Aber ich würde das passt nicht so in die Top 5. Also es ist an sich gut, aber das ist ja nicht so eine richtige Ausrede, so. Ja, So, ja, das ist, ja, ja. aber auch gut. Auch gut. Auch gut, ne? Also, holt euch Warte Zettel mal, und Stift, schreibt wir euch hatten. alles mit, so, dann wisst ihr ganz genau, was ihr sagen müsst, wenn ihr erwischt wird. Oder wir hatten doch eine Pause, dachte ich. Ja, kann man auch gut machen. Ne? Ja. Ja. Ey, ich komme ja rüber wie so ein richtiger Profi. Ja, ist so. Du hattest schon das eine oder Sowas andere nicht. so ein Gespräch, ne? Nee, hatte ich nicht. Zum Glück. Aber das ist so, keine Ahnung, so irgendwie bekommt man das einfach mit, so manchmal. Na, ach, naja. Wie Ey, würdest du das jetzt Elias, ja? einkategorisieren? Was kommt auf eins? Okay, eins würde ich sogar wirklich, ich dachte, das wärst du. Ja, ich glaube auch. Es war einfach viel zu stark. Und dann irgendwann irgendwas, so, keine Ahnung, mir Hauptsache egal. eins ist, sieht aus wie du. Ja, ich habe heute meine Mutter erlebt, wie sie heute schadenfreudig war. Sie so, da war nämlich, ey, ich schwör's dir, ne? Junge, Eltern und Social Media ist wirklich für mich die Hölle. Das ist für mich wirklich die Hölle, dass so meine Mutter, also sie geht auf so ein Profil und dann sieht, also wir haben da halt so eine, also sie hat so eine alte Freundin gesehen, die ich halt auch kannte. Ich kenne die schon von Geburt an. Und dann sie geht so drauf, sie so, guck mal ihre Fotos. Ich so, ach, guck mal, sie folgt dir ja. Sie so, was? Nee, die folgt mir nicht. Ich so, Mama, da steht doch auch folgen. Und sie so, nee, die folgt mir nicht. Und geht so auf ihre Abonnenten, aber die, die sie abonniert haben. Dann so, ach nee, warte mal, ich muss jetzt irgendwie, ach guck, nee, die folgt mir noch gar nicht. Ich so, Mann, die folgt dir so. Ich dachte wirklich, ich krieg einen Ausraster, weil ich das 5-mal gesagt habe oder so, ne? Und dann war das so anstrengend. Und dann meine Mutter so, ja, guck mal, die ist voll dick geworden. Macht mich richtig glücklich, meinte sie. Krass. Boah, ich hab mal, boah, das ist schon Aber ich Jahre, glaube, so werde ich auch. So werde ich safe auch, das glaube ist ich. schon Jahre her, da hat mir ein Kumpel einen Screenshot geschickt, das war schon echt heftig. Da hat irgendjemand aus seiner Freundesliste einfach ein Bild von irgendeiner Freundin oder so, alten Freundin von ihr geteilt. Also so, ich hab einen Kumpel, so. Und der hat bei Facebook in der Freundesliste jemand gehabt. Und dieser Typ hat einfach ein Bild von einer ehemaligen Klassenkameradin oder sowas geteilt und hat dazu geschrieben, ist die fett geworden. So, das war schon krass. Oh. So, Hä, wie der hat das, in welche Gruppe hat er das geschickt? nein, mein Kumpel hat einfach einen Screenshot. Der hat das einfach bei Facebook auf Achso. Teilen, der hat das Bild geteilt und Oh. hat dazu einfach geschrieben, ist die fett geworden. Vielleicht wollte er das ja so erst privat machen, dann ist ihm das so Ich auf, und weiß auch dann ist nicht. Und das so mein aus Kumpel hat auf Versehen. jeden Fall mir dann den Screenshot davon geschickt. Das ist schon heftig gewesen. Alter. Das ist echt heftig. Das ist richtig Ja, rücksichtslos. also das war schon krass so. Und gab es dann irgendwelche Kommentare? Achso, und das weiß ich ja Ich wahrscheinlich gar nicht weiß nicht, mehr. ich habe nur diesen einen Screenshot. Ich habe den, glaube ich, sogar immer noch auf dem PC. Muss ich mal raussuchen. Krass. Neben deinen ganzen Dickpics? Ja, in allen möglichen Beleuchtung mit allen möglichen Filtern. Mit allen möglichen Masken. Ah, weißt Ey, stell dir mal vor, du wärst echt so ein professioneller Dick-Fotograf. du, es wäre doch heftig. Penisfotograf, ja. Das wäre, aber dann müsstest du jetzt so richtig viele Penisse angucken. Das ist doch irgendwie auch nicht so geil. Ja, aber es ist ja immer nur meiner. Nein, ich meine von anderen. Ach so. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht. Ist ja immer nur meiner. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas irgendwie schon interessant finden. So. Also ich glaube, die müssen, also als Typ muss man, glaube ich, auch vielleicht gar nicht schwul sein dafür, sondern die finden das vielleicht einfach interessant, so, die in allen möglichen Beleuchtungen und so weiter zu fotografieren und verschiedene Größen und Formen und so weiter. Also ich glaube, das ist. Also es gibt so viele komische Menschen auf der Welt. Ich glaube, das ist echt eine Sache so. Da könnte ich mir vorstellen, da gibt es Leute, die das interessant finden würden. Stell dir mal vor, man macht das einfach als professionelle Arbeit so, dass man einfach so die Dickpics von irgendwelchen Leuten richtig so ein bisschen verbessert und kriegt dafür einfach Ja. Geld so, damit die die verschicken können und besser dastehen. Ja, meinst du, es gibt Jungs, die ihren Penis bearbeiten? Keine Ahnung, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja, safe, oder? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es gibt auch Frauen, die ihre Titten größer machen auf irgendwelchen Bildern, sodass ja. Ach, weißt du echt? Von daher. Wieso Ja, soll. aber Jungs sind ja manchmal so ein bisschen, Jungs sind ein bisschen primitiver. Ich weiß nicht, ob die das so meinen. Oder die I don't sind know, halt es ist ja selber nur. so krass überzeugt davon, dass sie denken, ach, da muss überhaupt nichts bearbeitet werden. Keine Ahnung. Das ist ja nur so ein Geschlechtsmerkmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich was bearbeiten muss. Tja. Aber ich weiß, ich kenne mich in dieser Welt nicht aus. Natürlich nicht. Ey, ich muss pinkeln. Tja, muss jetzt aushalten. Das ist jetzt, das, nee, das ist jetzt eine sehr unangenehme Situation. Ey, weißt du, was ich letztens gehört habe, dass ich, nee, das habe ich nicht letztens gehört, sondern das höre ich öfter, dass ich ein krass schneller Pinkler bin. Echt? Ja. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nee. Aber Ja gut, so oft gehe ich auch nicht pinkeln wann vor soll, dir. ja, wann soll mir das auffallen? Ja, aber zum Beispiel, ach keine Ahnung, also ich brauche auf jeden Fall weniger als 30 Sekunden. Bei mir ist unterschiedlich. Mal bist du groß, mal kurz, Mal sehr mal schaffst lange. du es nicht mehr zum Klo. Mal ist es blutig. Boah, wenn. Mal kackst du dich einfach ein. Das passiert Und alles mal. du lässt einfach laufen. Ja. So, ih, was stinkt hier? Ja, ich wohne neben einem Klärwerk. Stell mal vor, du bist einfach inkontinent und pisst dich ein. So, du kannst nichts machen. Ist wack, ne? Aber bekommt man dann irgendwie einen Katheter oder Ja, so? ja. Aber ist trotzdem Das ist wack. halt auch kacke, aber da hast du ja die ganze Zeit Pissseiten neben dir. Ja, ich habe das einmal So, gesehen. warte, ich muss noch meinen Pipi-Beutel Na, hier irgendwie ich habe das einmal mitnehmen. gesehen, Ja. da hat jemand auf so einem Grünstreifen, so mitten auf der Straße, seine Hose so am Bein hochgekrempelt. Da war halt unten der Ja. Katheter am Schienbein, hat den einfach ausgeleert. Das war so eklig anzusehen, ne? Boah, boah, Oh. dieses Bild werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. War das ein Spiegelbild? Nee. Meine, was ist das? Meine Blase läuft noch gut. Ist das ein Blasenschaden Was oder was das? ist das? Was ist das für ein Schaden, wenn man Ja. Blase, ne? Ja, ich. Oder Ja, ich denke hat schon. das irgendwas mit oder Harnröhre oder wie so ein Quatsch zu Boah, tun? das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss irgendwas davon verletzt sein oder nicht Ja, richtig ja. funktionieren. Nee, da ist bei mir zum Glück noch Ja, aber alles das kann ich ja tipptopp. schon. Aber kann ich ja. Schön. Das freut mich für dich. Ja. Auch so, auch wenn es nicht tipptopp wäre, würdest du es dann zugeben? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, Ich siehst du? weiß nicht, wie unangenehm es tatsächlich ist, das zu haben. Von daher. Vielleicht so unangenehm wie ein Tattoo? Vielleicht, ne? Würde ich schon Das sagen. würde ich auch niemals zugeben, dass ich ein Tattoo habe. Das ist mindestens, wenn nicht sogar weniger unangenehm als ein Ja. Tattoo. Hättest du lieber so ein Katheter für die Blase oder lieber einen künstlichen Darmausgang? Eins von beiden musst du haben. Er safe den Katheter. Warum sollte ich einen künstlichen Darmausgang bevorzugen? Ich weiß auch nicht. Also, da Ich muss man finde, ja komplett behindert im Kopf sein. das ist auch eine gute Frage so für Smalltalk-Dings. Das weißt, wir hatten doch mal ganz am Anfang so die Ja. Top-Smalltalk. So, das glaube ich auch, ne, finde ich, ist eine Die gute waren Frage so dafür. geil. Die Ja, waren ich so weiß die gar geil. nicht mehr. Ich weiß nur noch, was war beim letzten Arzttermin. So, das ist das Einzige, was bei mir hängen Ja, geblieben ist. ja. Und das war auch noch von mir. Ja. Du hast nur Bullshit gebracht. Wollte ich nur mal ganz kurz angemerkt haben. Falls ich es damals nicht schon gesagt habe. Habe ich mit Sicherheit schon damals gesagt. Ich glaube, da hatten wir auch das mit ich habe AIDS als Icebreaker benutzen, ne? Ja, ich denke schon. Ich habe heute so ein Video angefangen, was sich nennt durch 36 Fragen in. Durch 36 Fragen sich verlieben. Ja, das hatte ich auch bei mir bei den Vorschlägen, habe ich es mir aber nicht angeguckt. Soll ich das mal, wollen wir das mal machen? Ey, das wäre doch zu nice, mal vorher, wir verlieben uns einfach. Ja, was, und also du stellst mir Fragen und ich beantworte die und dann verlieben wir uns, oder was? Ja, wir beide beantworten die. Okay. Und dann lernen wir uns halt so richtig, richtig gut kennen und dann lieben wir uns. Okay. Wo sind diese Scheißfragen? Besser mit oder ohne Alkohol? Hä, wieso für Paare? Ist nicht für Paare. Ja, noch nicht zusammen. Obwohl, also, guck mal, ne? Ich verstehe das System hinter den 36 Fragen, weil sowas, also bei uns wird das halt mit Sicherheit nicht klappen. Oder halt so allgemein so Leute, die man voll lange kennt, weil man sich halt schon eigentlich ganz gut kennt, ne? Sind das so Einstellungsfragen, wie man zu irgendwas steht, oder sind das so persönliche Fragen, was man für Erfahrungen mit irgendwas hat oder was? Ja, kommt ja darauf an, wie gut die Fragen sind. Ne? So die ich jetzt gerade rausgesucht habe, scheinen, also ich habe da jetzt nicht besonders reingeguckt, aber so kommt ja wahrscheinlich drauf, sind so einfach persönliche Fragen. Und ich glaube, die kann man halt eigentlich nur so anwenden, also jetzt meines Wissens nach, wenn man sich halt gar nicht kennt und so als Gesprächseinstieg für zwei fremde Personen. So. Aber trotzdem ist es für mich halt mega absurd, dass man innerhalb von 36 Fragen so, klar. Aber es macht eigentlich schon irgendwo Sinn, ne? Weil man ja dann übelst krass den Charakter von den Menschen kennenlernt. Ja, stell mal so eine Frage. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für eine ist, dass das so krass sein soll. Okay, wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du zum Essen zu dir nach Hause einladen? Jetzt irgendwie bezogen auf irgendeinen Promi oder Da, egal, irgendwen. Kim Kardashian und dann würde ich sie ficken. Ah, oh, voll süß. Er wird für sie flicken. Boah, keine Ahnung. Wen soll ich einladen? Ja, gut, deine Spontanität ist sowieso in allen Ehren, es ist nicht dein Ding, spontan zu Nee, antworten. überhaupt nicht. Aber es ist ja auch voll schwierig, weil eigentlich braucht man ja so Bedenkzeit. Aber das muss jetzt eigentlich, ja, du musst jetzt eigentlich so das Erste sagen, was dir in den Sinn Na, sag mal kommt. bei dir. Voll schwierig. Wo ist Mev? Nee, aber ich glaube, ich kann mir richtig vorstellen, dass Will Smith so ein ganz. Der trägt irgendein böses Geheimnis. Und weißt du, wer für mich auch ein böses Geheimnis in sich trägt? Jamie Oliver. Ich mag den, ich mag seine Rezepte und so. Aber der hat irgendwas Böses an sich. Der ist. So, kennst du das, man. So, ich weiß, das ist wahrscheinlich einfach so ein Ding der Menschheit, dass wenn Personen einem zu nett sind, die man irgendwas Böses über die rausfinden muss. Das von allem. So, vor allem ist das so ein Ding in Deutschland. So, ich will nicht judgen, aber das ist richtig deutsch, ist das. Weißt du? Aber so, den habe ich schon mal. Irgendwas ist mir da nicht ganz koscher. Ich weiß nicht, also ich habe das bei Menschen, die so richtig nett sind die ganze Zeit, dass ich das Gefühl habe, die sind unauthentisch, so fake-mäßig, weißt du? Aber ich denke jetzt nicht, dass, also ich denke nicht, dass die irgendwie was Böses in sich tragen, sondern einfach, dass die aufgesetzt sind, dass die halt nicht authentisch sind. Ja, das mag ich auch nicht. Das stimmt. Wenn sie dich so künstlich mit dir anfreunden wollen, ist auch immer ganz nervig. Ja, einfach wenn die so übertrieben nett und freundlich sind, also wirklich übertrieben, so. Das geht mir auf den Sack. Okay, da du Frage 1 anscheinend nicht beantworten kannst, Nee. kommen wir zu Frage 2. Würdest du gern. Wärst du gern berühmt? Wie würde das sein und wie wärst du? Also ich wäre eigentlich, glaube ich, schon gern berühmt. Und also einer der Punkte, warum ich gern berühmt, ist das eine Frage, warum? Ist für deinen Riesenpenis. Nein, also ich würde gern eigentlich berühmt sein, damit man sich nach meinem Tod noch an mich erinnert. Aber da müsste ich halt schon auf eine besondere Art und Weise berühmt sein, weil man schnell berühmte Leute Oder auf vergisst eine so. besonders schlechte Weise. Ja. Also in der Regel sind ja die Schlechten überleben, also überlebt Ja. die Erinnerung länger. Aber also ich weiß nicht Genau. wieso, aber für mich ist es irgendwie wichtig, dass man sich an mich erinnert, wenn ich sterbe. So, ich weiß auch, also ich glaube, das ist bei mir so ein Punkt, der für mich viel wichtiger ist als für viele andere Leute. Ich weiß aber nicht wieso. So, Krass. ich finde einfach den Gedanken scheiße, dass ich sterbe und keine 10 Jahre später weiß niemand mehr, dass ich überhaupt existiert habe. So, also mäßig. Natürlich wird es noch irgendwem geben, so, aber so. Ach, wie geht's eigentlich dem Elias? So, die meisten werden es halt einfach komplett vergessen. So, das finde ich scheiße. So, das ist auf jeden Fall einer der Punkte, warum ich schon gern berühmt wäre. So, natürlich ist das auch cool, so irgendwelche Sponsorings zu kriegen. Ach, da fällt mir ein, nächstes Jahr wird mein Instagram-Jahr. Und da will ich dann auch Sponsoranfragen von Cola und Nike haben und BMW am besten noch. Ah ja, Also. Elias hat schon angekündigt, dass er nächstes Jahr sein Insta ja wird. Ah. Ich bin gespannt. So, also falls hier irgendwelche Promoter von Cola, Nike oder BMW sind, könnt gerne jetzt schon mal auf mich zukommen. Dann ja, können wir die ganzen Deals aushandeln. So, und also Sponsoring wäre natürlich auch eine coole Sache. Am berühmt sein, so allgemein, wenn viele einen mögen. Weiß ich nicht, also. Aber wärst du dann wirklich, also ist es dir wichtig, dass du für was Gutes berühmt bist oder so, oder wäre es für dich auch in Ordnung, dass du für was, so, es ist doch irgendwie auch Kacke, dass dich jeder mag, so, ist doch auch irgendwie doof. So, wenn dann, für was Polarisierendes vielleicht, so, dass du dann, aber, ne, ich meine, schwierig, schwierig. Du meinst doch, du magst Hate. Ja. Ja, wäre es dann nicht in deinem Sinne, dass du dann viele Leute hast, die dich lieben, aber auch viele Leute hast, die dich hassen? Ja, also das fände ich schon cool. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass mich alle mögen würden. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich mache jetzt was echt brutal Mieses, so dass mich alle wirklich richtig hassen. So, also beispielsweise Was jetzt denn so zum hier Beispiel der. 6 Millionen Juden, oder? Ja, beispielsweise, ich habe jetzt erstmal an das Breivik gedacht mit seinen, ich glaube, 97 Ach so. Kindern oder so, die er da abgeschossen hat, oder 91, aber keine Ahnung, wie viele das Ja. waren. So, aber 6 Millionen Juden ist natürlich auch nicht cool. Ist So, auch also nicht cool. so in der Kategorie würde ich jetzt nicht gern berühmt sein, so, aber also so, dass mich viele mögen und viele hassen, ist schon okay. Aber hast du gesehen, wie viele Dokus Hitler hat? Ja. Ja, aber Ne? überleg mal, wie viele Dokus Trump hat. So, Trump hat auch viele, die ihn lieben und viele, die ihn hassen. Nicht mehr als Hitler. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber warte mal ab, Aber vielleicht gut, kommt Hitler noch. ist ja auch länger auf der Ja, Welt. ist so. Wie ist das bei dir? Bist du gerne berühmt? Wärst du gern berühmter? Ich bin doch nicht berühmt. Guck mal, du hast ja gar nicht jetzt die Schattenseiten beachtet. So, was, wenn du krass berühmt bist und dann dich gar nicht mehr auf die Straße trauen kannst? Ja. Auch irgendwie Kacke. Ja. Dann wirst du da so erwischt, wie du aus einem fremden Haus kommst, in Boxershorts und T-Shirts. Nimm die Kamera runter, nimm die Kamera runter. Und So ein dann, Walk of Shame. ne? Fuck, shame. Du kommst so gerade aus Jennifer Lawrence Haus. So, fuck, fuck. Mit so einem Put the camera vollgekotzten down, man. T-Shirt. Ja, du, zu 100 und so ein Katheter. Im vollgekotzten Unterhemd wusste ich, du Untermensch, landest mal im Dschungelcamp. Classic. Zu nice. Habe ich letztens sogar beim Training noch gehört. Und dann nachts um 3 Uhr auch noch mal. Nee, aber das war ja, das Training war danach. So. Ey, das ist einfach zu nice, aber voll traurig, dass jetzt bei YouTube da, runtergenommen Ich wurde. habe es zum Glück damals schon runtergeladen auf dem Laptop. Ist für mich für Alter, immer. krass, sowas hast du noch? So, ich lösche regelmäßig meine Downloads. Nee. Downloads. Also ich lösche allgemein ganz selten was. Ich habe ja letztens erzählt, dass ich meine Fotos gelöscht habe. Das waren Fotos von 2015 oder so. Also das waren Fotos, die 4 Jahre alt waren, die ich nie gelöscht habe. Das waren Screenshots und irgendwelche Aufnahmen von meinem, was ich fürs Abi gelernt habe und so weiter, weil ich eigentlich Na, nie Fotos Alter. lösche. Also erstmal habe ich keinen Bock dazu und zweitens ist das auch, ich weiß, ich habe einfach ein Problem damit so. Ich bin so ein extrem nostalgischer Mensch. Deswegen bewahre ich alles Mögliche auf. Also jetzt so, ich hänge jetzt nicht an diesen Lernunterlagen so, ne? Aber auch irgendwie einfach so Bilder, die halt einfach gar nicht besonders sind oder sowas, lösche ich halt auch einfach ungern oder weiß nicht. Ja, aber das Ding ist, ich muss ja auch regelmäßig löschen. Guck mal, ich lade auch immer 10.000 Dinge für Videos runter und dann Ja. muss ich ja auch irgendwie, weißt du? Ja. Nee, aber also ich weiß nicht. Weil ich bin YouTuberin. Ah, du bist ein Star, ich weiß. Nein, ich bin kein Star. Ja. Nee, aber auch sonst, also so Musik habe ich auch noch echt richtig viel alte Musik auf dem Laptop, wenn ich jetzt hier mal so gucke. Okay. Meine alten Blink-Lieder. Dann habe ich hier noch einfach so alte Lieder, die man niemals mehr hört. Hä? Auch in Okay. meiner Mediathek. Okay, krass. Weil ich einfach. Bitte erzähl mir doch noch mehr von deinen Liedern. Bitte erzähl mir doch noch mehr von deinen Liedern. Okay, dann habe ich hier Nein, noch. hör auf. Hör auf. Was habe ich denn hier, was man niemals mehr hören wird? Hör auf! Warum machst du den? Warum folterst du mich so? Gut, ich. Warum machst du so? Oha, ich habe hier noch meine alten Playlist, da muss ich auch mal Oha, reingucken. warum machst du so? Beruhig dich doch mal. Warum machst du den so? Warum machst du denn so? Warum machst du den so? Ja, dir So. ist Laser. Warum machen sie den so? Ich mach doch gar nicht so. Doch, du ärgerst mich. Nee, ich erzähle nur Doch. coole Stories. Ja, lass das cool weg. Wo waren wir eigentlich davor? Dann bei den Fragen mit dem Berühmtsein. So, ja. Also wärst du gern. Also wärst du gern eine fanggeile Ho. Ja. Und du wärst auch gern eine famegeile Hau. Ach, ich bin eigentlich zufrieden. Wenn du dich jetzt entscheiden müsst, entweder kennt dich jetzt niemand mehr, also wirklich nur ganz normal so deine Familie, Freunde und so, oder richtig viele, für was würdest du dich entscheiden? Was ist das denn für eine Entscheidung? Hä? Richtig viele natürlich. Also bist du auch eine famegeile. Ja, ich bin Fame-Geile. Und ich schlafe auch mit einem Promi, um an meinen Fame zu kommen. Ja, so Mit macht man es doch mir. immer als Frau dann. Gibt's Frauen, die was erreicht haben, ohne mit jemandem zu schlafen? Nee, und dann klagen sie den an, weißt du, den Ja, armen Harvey. ja. Ist doch. Ja? Der hilft denen groß zu werden und die sagen dann hier Hashtag MeToo. Ja, Frauen. Alles Schlampen außer Mama. Ist so. Ey, das ist so. Ey, dieser Spruch, der hat mich immer getötet. Der hat mich getötet, du. Ist halt auch ein sehr Hast ehrenhafter du Spruch. getrunken? Nee. Also ich habe vorhin schon mal so vor 10 Minuten oder so getrunken, aber das ist dir ja nicht aufgefallen. Das ist mir wohl aufgefallen. Doch. Weißt du was, Elias? Ich fahre jetzt nach Bremen und dann fick ich dein Dasein, du Bastard. Du Schwätzer. Nein, das ist schon immer noch von Bushido. Und ab jetzt fick ich dein Dasein, du. Nee, warte mal ganz kurz. Nee, warte mal. Ich bin verwirrt. Und ab jetzt fick ich dein Dasein, du Bastard. Doch, klasse, Bushido. Aber so vulgär, da kenne ich den gar nicht. Der hat immer noch einen Bambi gewonnen. Boah, immer wenn irgendwelche Rapper irgendwas gewinnen, wollen alle möglichen Leute ihre Preise zurückgeben, ne? Damals wollten auch Ist ganz viele so. ihren Bambi zurückgeben. So, wen interessiert das? Beide eure Scheiße zu Ist so, Hause. Alter. So, oh mein Gott, ja, ihr seid so. Ja, okay, cool. Ja. Da ist auch irgendwie einmal, ich weiß noch einmal bei einer Verleihung, ist dann so ein Typ auf die Bühne gekommen, also der hat dann gewonnen, bla bla, und dann meint er so, ich freue mich sehr darüber, aber ich kann diesen Preis nicht annehmen. Und ich denke mir so, Ja. dann taucht nicht auf. Ja, Marcel Reich-Ranicki. Was? Ja, was ist das denn für ein künstliches Drama jetzt, was hier erzeugt wird? Richtig Opfer. Oder war das nicht damals mit Kollegen auch, dass dann, welche Band ist dann, Aha oder so? Nee, Nee. Tote Hosen. Ja, stimmt. Das ist auch ein bisschen künstlich, also sehr überdramatisch, Ja, überdramatisiert. dieses Fake-Moral. Ist so Getue, ne? furchtbar. Ist so. Wir sind die einzig Realen. Ja, aber weißt du, was ich auch immer komisch finde, wenn so offensichtliche Fake-Personen über Fake-Personen reden? So. So, klar könnte man das jetzt auf uns beziehen. Klar, hat jeder so seinen Laster und so mit sich Ja, tragen. aber wo sind Aber so wir zum fake? Beispiel. Ja, weiß ich auch nicht. Aber so zum Beispiel so, wenn ich da so ein Video sehe, wo dann da jemand erzählt, ich sag jetzt keinen Namen, weil juckt nicht. Und dann sagt diese, ja, wenn ihr wüsstet, wie viele Personen in der YouTube-Szene fake sind. Und ich mir so, Digga, hast du das gerade ernsthaft gesagt? Ausgerechnet du sagst das jetzt, oder Ja, das ist was? aber Jesus, das steh mir bei, was ist richtig das schlimm. Also denn? richtig viele, die so halt so richtig hinterhältig und so sind, tun immer so auf, oh, alle anderen sind so fake und so. Das ist, also Aber ich denke mir, dann merken die das ich weiß auch nicht. oder leben die das? Also es kann, Also ich ich, verstehe, also ich also. glaube, die merken das schon irgendwie und versuchen das so nach außen hin, denken die das, also wenn die jetzt das so häufig bei anderen ansprechen, dann wird man das nicht auf die so projizieren, weißt du? So. Ja, okay. Aber ich finde das auch immer geil, wenn irgendwelche Leute sagen, so ja, also ich sag ja immer alles ehrlich ins Gesicht und so, ich könnte ja niemals hinterm Rücken Ja. über irgendwelche, so, ey, und das sind immer die hinterm Rücken, Die weißt du, die sind schlimmsten, dann immer ja. so, ja, irgendwie die und die Freundin ist ja so und so, und ich würde ihr das auch ins Gesicht sagen, so, ne? Also ich bin So, ja ja, nicht. das stört So, mich gar nicht so. Natürlich würde ich das ja, einfach ins so, Gesicht und wie, dann sagen. denkt man sich, wieso erzählst du es mir denn jetzt, anstatt ihr das ins Gesicht zu sagen, so, ne? Was soll das? Ja. Ist Was so. willst du jetzt hier beweisen, so? Also ich finde das immer richtig geil, Ja. wenn Leute irgendwie irgendwas zu mir sagen und dann sagen, ja, würde ich ihr auch ins Gesicht sagen, so. Würdest du nicht? Würdest du nicht? Aber so, ich verstehe halt auch nicht, warum man immer dieses Thema anfangen muss mit, also so, das ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie einmal gesehen habe von dieser Person, sag ich mal, sondern dass sie dann so, die macht dann noch drei, vier Videos drüber, wo sie sagt so, wenn ihr wüsstet, wie viele Personen, so Ja, ja, vielleicht wir machen haben die das wirklich, um verstanden. so zu tun, so ja, ich bin Abzulenken nicht, oder ja, so, ich ne? bin nicht so eine, weil ich Ich bin nicht so wie die. spreche das Thema ja offen an, so mäßig. Weißt du, was ich Ja, meine? ja, ja. So, ich bin so real. Ich spreche mit euch darüber. Ich sage zwar wirklich keine Namen, ich mache nur so behinderte Andeutungen. Was halt auch ziemlich hinterrücks ist, meiner Meinung nach. Weil man es ja auch immer noch nicht offensichtlich sagt, sondern dann so Leute so in Kommentaren irgendwie spekulieren lässt. Das ist auch irgendwie voll dumm. Und, aber so, ich verstehe es halt echt nicht, wirklich. Tja. Wir sagen ja wenigstens, dass wir was gegen Marcel Scorpion haben, weißt An Matthias Schweighöfer und Senna Ich halt. Nein! Wann haben wir was gegen Matthias Schweighöfer? seit der ersten Folge, der Bauer. Nee, du, ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ja, aber gegen Senna Gamur Der haben wir ist beide einfach was. so süß. Ja. Der ist einfach so süß. Sieht einfach Stimm mir aus doch wie mal ein. zu. Sei mal ehrlich, wenn du jetzt objektiv bewerten würdest, dann würdest du schon sagen, der ist süß, Nee, ne? auf gar keinen Fall. Schon so dein Typ, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Was wäre denn so dein Typ, Mann? Das Gegenteil von Schweighöfer. Also so ein Kenneck oder wie? Nee, halt so. Also Colin. Nee. Und da habe ich doch wieder meine Theorie. Ey, warte mal, mich hat letztens jemand gefragt, ob du schwul bist. Nein, bin ich auf jeden Fall nicht. Wirklich Schön, dass das so? jetzt geklärt ist. Nee, das hat mich auch gewundert. So natürlich so. Ich habe gesagt, nee, Quatsch. Hey, wie kommst du darauf? Und dann, ich habe letztens so mit jemandem über den Podcast geredet, wo da Matteo mit bei war und dann meinte er so, ja krass, ich wusste gar nicht, dass Elias fett ist, weil er ja die ganze Zeit Witze über seine Fettleibigkeit gemacht Und ich so, nein, Elias ist nicht fett. Und dann konnte ich das aber die ganze Zeit nicht erklären, so warum wir Witze drüber machen. Ich so, keine Ahnung, so, wir haben halt einfach Witze über deine Fettleibigkeit. Aber so, du bist, also so, ich konnte es nicht erklären irgendwie. Woher das kommt, so. Ja, so, ich habe es auch nicht verstanden, woher das kommt, aber ich habe es war einfach passend in dem Moment. Tja. Ja, was? Bist du jetzt stolz auf deine 300 Kilo oder was? Bist du jetzt stolz auf deine 300 Ja, Kilo? 300 Kilo pure Muskelmasse. Ja, das muss ja trotzdem voll eklig aussehen, wenn es 300 Ja, Kilo das ist, pro ich glaube, Muskelmasse wäre. ist auch gar nicht möglich. Nee, oder? Nee. Oder du hast 150 Kilo Fett und 150 Kilo Muskelmasse. Ja, das ist aber keine 300 Kilo Muskelmasse. Dann ist aber 300 Kilo. Ich glaube, man kann auch keine 150 Kilo Muskelmasse. Ich glaube, das geht einfach nicht, dass man. Weil. Bist du sicher? 150 Kilo müsste schon gehen. Ja, aber ich meine, wenn man so krass trainiert, dass man 150 Kilo Muskelmasse aufbaut, da kann man gar nicht so viel Fett aufbauen. Glaube ich nicht. Ach so. Oh ja. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Voll dumm. Ja, ist so. Okay, wollen wir mal langsam zu unseren Kategorien kommen? Können wir tun. Ey, Momentchen mal, wir haben das gar nicht richtig angekündigt, dass dass dieser Podcast ja im Jahr 2020 online kommen wird. Stimmt. Warte mal kurz, Penisklatscher. Bevor du mich hier wieder dran Ja. erinnern musst. Ja, bald ist 2020. Und wir starten da rein. Ja. Hast du dir etwas vorgenommen? Hä? Nee, der kommt nicht 2020. Doch, klar. Nein, Dienstag ist der 31. Das war jetzt Stimmt, schwach. das war ja letztes Jahr. Das war ja Ja, letztes Jahr, ja, stimmt. Oh Mann. wir könnten natürlich den Podcast auch einfach diesmal einen Tag verschieben. Einfach, dass der. Ja, aber da, wir sind doch keine Hurensöhne. Aber dafür kommt er dann, dafür kann man dann mit uns starten. Ach nee, komm. Das machen wir nicht. Ja, dann kommt ja auch nicht 2020 und deswegen müssen wir auch nicht großartig was ankündigen. Ja, Entschuldigung, Gott. Calm down, honey. Was? Calm down, Sandy. Calm down, Tiffany. Komm mal zu deinen Kategorien. Calm down, Elias. Ja. Elias Laser. Ja, ich bin ganz calm Gekommen. down. Einmal kurz den Pinsklatscher gemacht und schon ein bisschen gekommen. Ah. Highlight der Woche. So. Schieß Mach du. los. Mach du. Ich war Oder willst du, also willst du, ja? heute in Groningen. Das war mein Highlight. Das war sehr cool. Das klingt doch cool. Wo ist denn Groningen? Niederlande, Grenze von Schick. Grenze an Und Deutschland. sprechen die da alle komisch? Ja, die sprechen alle so, als hätten die irgendwie ja so kleine Stückchen zwischen dem Unterkiefer und der Wange so. Echt? Ja, so kann man das ungefähr beschreiben, wenn sprechen andauernd so ein Sch und Ch in jedem Wort, so Oh. was sie so haben. Und Hä, das ist ja mega strange. die können kein normales S aussprechen irgendwie, sondern die sagen immer Sch. Okay, komisch. Hast du eigentlich das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe? Dieses Big Sashka? Nee, ich bin eben erst nach Hause gekommen. Also ich bin 10 Minuten, Ach bevor wir so, angefangen ah, haben, okay, zu dann hast du auch nach gar Hause. nicht mein Video gesehen, ne? Nee. Ey, das ist so witzig. Ja, muss mal reingucken. Ich habe auch noch das von Freitag noch nicht gesehen. Ich bin im Moment so Okay. beschäftigt. Oh ja, okay, Entschuldigung, dass du so beschäftigt bist. Immer diese Leute, die erwähnen müssen, dass sie so beschäftigt sind. Ja, very busy. Boah, ich hatte das eben. Okay. Ich musste ja eben in Groningen die ganze Okay, Zeit. Carrie, calm down. Musste ja die ganze Zeit Englisch sprechen, ne? Und dann, wenn ich Ja. Leuten so bei WhatsApp antworten wollte, musste ich erst mal mich so umkonzentrieren, praktisch, dass ich Deutsch Oh schreibe. mein Gott. So, weil man antwortet ja praktisch so nebenbei. Das ist ja so, man konzentriert sich ja nicht darauf. Und wenn man gerade in Englisch spricht und gleichzeitig so auf dem Ja. Handy tippt, dann hat man, also will man automatisch auch auf Englisch tippen, so, dann ist mir erstmal wieder klar geworden, dass ich mit denen ja auf Deutsch schreiben muss. Okay, krass. Man muss mal so umdenken. Ich bin schon wieder mal wieder mega begeistert. Ah. Mega begeistert. Ey, ist das jetzt dein Das Ernst? ist ja mega süß. Ey, Zuhörerschaft. Elias hat mich. Elias, das geht jetzt wirklich nicht. Ja. Ich muss. Mann, ich war voll verunsichert. Ja, ist ja okay. War ja mega süß. Oh Mann, ich habe, pass auf, Zuhörerschaft. Ich habe Elias eine, Dings, ein Oberteil geschickt. Da meinte ich so, guck mal, diese Bluse ist ja mal mega süß. Und dann hat Elias voll angefangen zu lachen. Und ich wusste die ganze Zeit, ich so, hä, findest du die Bluse jetzt so scheiße oder wie? Und er so, nee, ich fand das nur witzig, wie du das ausgesprochen hast. Und ich verstehe aber nicht, was daran witzig Ich ist. weiß auch nicht, es ist einfach so, wie du das betonst. So, die ist ja mal mega süß. Es war einfach so richtig komisch. Aber in Ordnung komisch, ne? In Ordnung, komisch. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight, pass auf, ich habe Highlight und Enttäuschung. Nee, wie heißt denn das Beschwerde. andere? Ich sehe gerade, mein Stuhl hat hier Flecken. Ah gut, zum Glück ist der Stuhl war ja teuer genug, das geht hier gut raus. Das kann man irgendwie einfach so wegkratzen. Random, ey. Okay, krass. Ja, mal wieder habe ich mit der Avocado gekleckert, ich Hurensohn. So, Spasti. also, was hatten wir nochmal? Highlight Du und hast gesagt, du hast Beschwerde, Highlight und ja. Beschwerde in einem, ja. Genau, also Highlight ist, ich habe mir ein mega schönes Kleid gekauft für Silvester. Es ist so süß, es passt perfekt, ich Ist das sehe mega süß? wunderschön drin. Es ist mega süß, wirklich. Und es ist einfach so wunderschön, es ist einfach toll. Und dann erfahre ich, dass ich es nicht tragen kann, weil bestimmte Umstände gegeben sind. Und jetzt fühle ich mich wie ein fucking Hurensohn, weil ich mich so drauf gefreut habe. Ich bin schon lange nicht mehr so gefreut, ein Kleid zu tragen. Hartes Leben. Meinst du, ich kann immer noch scheinen? Ja. Schon, oder? Krieg schon hin. Ja, wenn ich ja meine Haare immer noch schön mache, ist ja so, weißt du? Aber Lippenstift, ja oder nein? Nee, wenn ich esse, ist es schon ein bisschen unvorteilhaft. Ja. Dann später. Später! Der wertet es auf. Ja. Ja, ne? Ja. Okay. Oh, Alter, ne? Okay, Zuhörerschaft, ich muss euch jetzt was Privates erzählen. No, ich würde das jetzt eigentlich nicht erzählen. Aber ich feiere Silvester in Hamburg. Und ich habe mir dafür ein Airbnb genommen. Und ich habe eine Wohnung, die eigentlich nicht nur für eine Person gedacht ist, sondern für mehrere, ne? Aber ich bin da alleine. So. Und diese Wohnung hat drei Schlafzimmer. So. Und ich habe heute dann eine Nachricht von der Vermieterin bekommen und die meinte dann so, ja, Alexandra, kannst du mich mal bitte anrufen? Und ich war schon so, fuck. So nicht, dass sie mir jetzt absagt oder so, dann raste ich aus, ne? Ich rufe an sie so, ja, diese Wohnung hat ja 5 Zimmer und du bist ja alleine da. Ich so, ja. Sie so, ja, nicht, dass du da irgendwie eine Silvesterparty oder so schmeißt. Ich so, nein. Ich will doch da nur schlafen. Ich so, ich will doch nur schlafen. So, ja, ich bin alleine da. Ja, es sind drei Schlafzimmer. Ja, diese Wohnung hat einen fucking Kamin, ich weiß. Ja, es ist zu viel für eine Person. Aber was soll ich denn machen? Und das war mir auch wieder so unangenehm, weil ich so, ja, das ist schon ungewöhnlich für eine Person und so, aber du lädst da wirklich niemanden ein. Ich so, nein, ich will da wirklich nichts machen. Und dann dachte ich so, jo, das. Es ist schon random. Ja. Tja, aber hat sie so akzeptiert? Hat sie einfach so akzeptiert. Das ist ja gut. Naja, was ist denn deine Beschwerde der Woche? Muss ich erstmal die Woche Revue passieren lassen. Und mir bleibt nichts übrig, als dich zu hassen. Darauf habe ich Nee, gewartet. mir bleibt nichts anderes übrig, als dich zu hassen. Ja. So. Nee, Mann. Zustand. 31er, hör zu, eine Leim macht dich nicht cool, deine Ghetto-Junkie-Fans sehen so scheiße aus wie du. Ich eine Beschwerde der Woche. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was die Woche war. Weihnachten war die Woche. Wieso können Leute nicht unterscheiden zwischen Tod und Tod? Also dieses bist du tot mit T schreiben und Tod als Nomen. Wieso kann man das nicht unterscheiden? Weiß ich auch nicht. Aber ich hatte auch eine ganze Zeit Probleme damit. Also jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, als ich da die Probleme damit hatte, habe ich es auch verstanden. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich richtig schlimm finde, ist Seit und Seit. Das. Oh, ne, was? Ernsthaft? Ja, also wenn man das mit T und D und nicht auf die Reihe bekommt. Wenn du willst, kann ich. Ach so, ich dachte, du verstehst es nicht, wie das geht. Nee, das geht mir richtig auf den Sack, wenn Leute das nicht auf die Reihe bekommen. Ach Das so. finde ich das Schlimmste. Das ist Ich auch noch finde, viel schlimmer als das und das. Oder halt Tod und Tod. das, was du auch nicht kannst. Ich krieg das auf die Reihe. Ich habe nur keinen Bock. Also wenn ich. Nein. Natürlich. Ich habe nur keinen Bock, das richtig zu machen. Nee, ich, also jetzt mal wirklich, wenn ich am Handy schreibe, achte ich nicht auf. Da, normalerweise müsste auch für jedes das mit Doppel-S ja ein Komma gesetzt werden. Das mache ich auch nicht. Ja. Ja, aber ich finde Also ich. Zeichensetzung jetzt nichts Dramatisches im Vergleich zu Rechtschreibung. Weil Rechtschreibung ist bei mir halt so, also nicht, dass ich das schlimm finde oder so, ne? Bei dir jetzt so. Es gibt aber Personen, bei denen mich das schon aufregt. Aber so, bei mir ist es halt schon richtig drin und ich Zeichensetzung, so, wenn ich darauf achten würde, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber so Rechtschreibung und so ist halt komplett bei mir drin. Ja, Außer jetzt groß und klein und groß. nee, Schreibung. also wenn ich jetzt, ich Da muss ja auch einige Briefe wäre ich auch immer nicht so schreiben, streng. so da achte ich schon darauf, dass das richtig ist, aber so wenn ich jetzt so einen Kommentar bei Instagram oder so schreibe, dann achte ich da halt wirklich null drauf, so ich verstehe auch nicht wieso, aber es ist mir zu aufwendig einfach. So, ich weiß nicht wieso, so es ist halt so. Ja, Manch was ist jetzt so aufwendig? das zweite S zu setzen, ich weiß nicht wieso. Ey, okay. Das ist richtig random. Ja, Ah, ist es Mann, ich wollte auch. doch zur Packstation. Scheiße. 0:07 ist es, was? Ja, komm, lass mal jetzt zumachen. Hast du ein Lied der Woche? Sag mal! Oha, warte mal. Ja, Lied der Woche: The Weeknd, Call Out My Name. Okay. Oh, warte mal. Und noch das andere Lied da. Ich bin gerade wieder im The Weeknd-Modus. Ja. Ey, oh, mein Penis ist gerade einfach auf den Tisch geklatscht. Privilege. Wie das, wenn das so ausgesprochen wird. Privileg. Ja. Meins Und ist deins? von Jesus vor der Tür. Okay. Weisheit, Kenn ich nicht. das ist das neue Lied von Jesus halt. Ich glaube, es ist Heiligabend Ah ja. rausgekommen. Krass. Irgendwie um Weihnachten rum ist rausgekommen. Weisheit des Tages Boah. ist. Hä, was war das für ein Klatscher? Es war kein Klatscher. Echt? Hat sich aber angehört wie ein Klatscher. Nee. Weisheit des Tages ist, wenn ihr fremd geht, überlegt euch vorher eine gute Ausrede. Ja. Wie nennen wir die Folge eigentlich? Wollen wir das irgendwas Tja, mit das ist jetzt das Fremdgehen Schwierige. machen? Ja, schon. Fremdgegangen oder ausgerutscht? Hey, warte mal, wir hatten doch schon letztens was mit Fremdgehen. Wenn du es ausspuckst, ist es kein Fremdgehen oder Ja, so. stimmt. Das ist irgendwie doof. Ich will Ja. mich nicht wiederholen. Weißt du, wir hatten schon lange nichts Dramatisches mehr. Ich finde, wir brauchen mal wieder was Dramatisches. Oder wir nennen das von jedem gehasst, aber dafür berühmt. Das ist aber nicht, das ist ja null dramatisch. Ja, ich bin gerade wieder weg vom Dramatischen. Okay, aber es gefällt dir anscheinend nicht, okay? Voll schwierig. Wir haben gar nicht über so dramatische Sachen geredet. Ja. Seit wann stört es uns, dass wir nicht über irgendwas geredet haben? Wir haben irgendwas mit 6 Millionen Juden gesagt. Ja, Juden können wir auch mit reinbringen. Ja. Oder wir nennen die Folge Okay, einfach nur Juden. Nur Juden. Juden, Punkt. Alter, was? Das ist schon krass. Ja, warum muss er nichts Schlechtes Ja, ist heißen? so. Stimmt. Okay, dann nehmen Jeder, der da irgendwas Antisemitisches reininterpretiert, ist selber ein Ja, Antisemit, dann ganz ist im er Ernst. Antisemit. Also Ja, wirklich. das ist nur die Bezeichnung für die Person, die den jüdischen Glauben ausleben, so. Ja, ist so. Ja, ist auch Warum so. haben eigentlich immer so, warum haben eigentlich immer so viele Angst, so viel Angst davor, irgendwas mit Juden zu sagen? Mein Gott, Juden sind Juden. Ey, Ist doch keine nee. Beleidigung Ich oder krieg so. das Kotzen. Meine Spielzeit bei Quizduell ist abgelaufen. Einfach meine 9:5-Führung ist weg. Jawohl, jawohl. Oh, Kacke. Jawohl. Bei Quizzer hast du nämlich immer nur 48 Stunden Zeit. Habe ich jetzt auch gemerkt. Egal. Gut, also wir nennen die Folgen einfach Juden. Judenpunkt oder Juden? Weiß ich nicht. Ich glaube, ohne Punkt ist eigentlich fast besser. Das ist halt einfach so ein Statement. Okay, ja, okay, dann ja, okay. Gut. Ich glaube, ich gehe jetzt noch zur Packstation, weil ich wollte noch ein Paket abholen. Und ich muss morgen noch ein Paket wegbringen. Digga, ich bin ja komplett gefegt. Gut, machen wir so. Hey, nee, ich druck das jetzt aus, ich frankiere das jetzt, dann bringe ich das währenddessen weg und hole währenddessen ein anderes Paket ab. Aber da ist voll dunkel und gruselig. Ach, egal, ich mache einfach. Ja, du bist ja eine stark emanzipierte Frau. Ja, das bringt mir viel, wenn ich vergewaltigt werde. So, während du Ich bin vergewaltigst, stark. schreist du: Ich bin eine starke, emanzipierte Frau. Halt die Schnauze, du Schlampe. Gut. Du stehst doch drauf, Spaß. Ja, okay. Hatten wir Alles noch klar. irgendwas? Nee, oder? Nö. Dann guten Okay. Rutsch, Juden, okay. frohes neues Guten Jahr dann später Rutsch. und ja, bis Guten zum nächsten Mal. Rutsch. Ciao. Ciao. Ciao.